Book 2 61 61 Hitungan nomor urut Ordinalzahlen Bulan pertama adalah Januari. Der erste Monat ist der Januar. Der erste Monat ist der Januar. Bulan kedua adalah Februari. Der zweite Monat ist der Februar. Der zweite Monat ist der Februar. Bulan ketiga adalah Maret. Der dritte Monat ist der März. Der dritte Monat ist der März. Bulan keempat adalah April. Der vierte Monat ist der April. Der vierte Monat ist der April. Bulan kelima adalah Mei. Der fünfte Monat ist der Mai. Der fünfte Monat ist der Mai. Bulan keenam adalah Juni. Der sechste Monat ist der Juni. Der sechste Monat ist der Juni. Enam bulan berarti setengah tahun. Sechs Monate sind ein halbes Jahr. Sechs Monate sind ein halbes Jahr. Januari, Februari, Maret. Januar, Februar, März. Januar, Februar, März. April, Mei dan Juni. April, Mai und Juni. April, Mai und Juni. Bulan ketujuh adalah Juli. Der siebte Monat ist der Juli. Der siebte Monat ist der Juli. Bulan kedelapan adalah Agustus. Der achte Monat ist der August. Der achte Monat ist der August. Bulan kesembilan adalah September. Der neunte Monat ist der September. Der neunte Monat ist der September. Bulan kesepuluh adalah Oktober. Der zehnte Monat ist der Oktober. Der zehnte Monat ist der Oktober. Bulan kesebelas adalah November. Der elfte Monat ist der November. Der elfte Monat ist der November. Bulan kedua belas adalah Desember. Der zwölfte Monat ist der Dezember. Der zwölfte Monat ist der Dezember. 12 bulan adalah 1 tahun. 12 Monate sind ein Jahr. 12 Monate sind ein Jahr. Juli, Augustus, September. Juli, August, September. Juli, August, September. Oktober, November dan Desember. Oktober, November und Dezember. Oktober, November und Dezember.